Zion. Zionismus von Zion ist laut Wikipedia ein Ideengebäude, ein politisches Programm und eine internationale Bewegung, die auf Errichtung, Rechtfertigung und Bewahrung eines jüdischen Nationalstaats in Palästina abzielt. Als Eretz Israel wird dabei ein aufgrund historischer und religiöser Überlieferung beanspruchtes Siedlungsgebiet der Juden in Palästina bezeichnet. Der Zionismus wird als Ideologie den Nationalismen, als politische Bewegung den Nationalbewegungen zugerechnet. Das Konzept der Sammlung aller zerstreuten Juden im Land Israel bezieht sich auf die Geschichte des Volkes Israel. Im Tanach beginnt diese mit der Landverheißung JHWHs von Abraham. Der Ausdruck Zionismus bezieht sich auf den Berg Zion, Har Zion, im Südosten Jerusalems, auf dem Salomo um 800 v. Chr. Den ersten Tempel erbauen ließ. Nach dessen Zerstörung 586 v. Chr. Wurde dieser Name während des babylonischen Exils zum Synonym für die Tempelstadt, auf deren Erneuerung das Judentum seine Hoffnung richtete. Doch was bedeutet Zionismus wirklich? Jehuda Salomon Al-Kalai wurde im Jahre 1798 in Sarajevo, Bosnien geboren. Er studierte in Jerusalem unter verschiedenen Rabbis und kam unter den Einfluss der Kabbala. Im Jahre 1825 wurde er Rabbi von Zemlin, der Hauptstadt von Serbien. Im Jahre 1834 proklamierte er zum ersten Mal die Idee der politischen Unabhängigkeit der Juden und die Schaffung des Staates Israel in seinem Pamphlet Schema Yisrael. Darin schlägt er vor, jüdische Siedlungen im Land von Israel zu errichten als Vorläufer zur messianischen Erlösung. Diese Idee wurde aber von den Juden als Ketzerei angesehen. Die glaubten, dass die messianische Erlösung durch ein von Gott bedingtes übernatürliches Ereignis stattfinden würde. Die rabbinische Lehre war, dass der Messias erst das Volk von Israel in den apokalyptischen Krieg von Gog und Magog führen würde und dann das Land Israel zurückerobern. Doch Al-Kalai glaubte nach dem Studium der Kabbala, dass das Jahr 5600, 1840, der Beginn der messianischen Erlösung wäre und forderte die Juden auf, sich für die messianische Erlösung einzusetzen und den Staat Israel zu gründen. Er träumte von der Errichtung einer weltweiten Organisation, die Errichtung eines Staates Israel vorantreiben sollte. Er schloss sich dem Kolonisationsverein für Palästina an und wurde dort sehr aktiv. Seine Ideen wurden später von Theodor Herzl aufgenommen, dessen Großvater ein Freund Al-Kalais war. Herzl schrieb 1896 anlässlich antisemitischer Tendenzen in Paris, Dreyfus-Affäre, sein Buch »Der Judenstaat«. Die Wirkung dieses Buches, vor allem aber der von ihm begründete politische Zionismus, setzten eine Entwicklung in Gang, die wesentlich zur Gründung des Staates Israel im Jahre 1948 beitrug. So heißt es offiziell, sicher aber dürfte sein, dass die Idee zur Gründung Israels viel älter war. Wichtig wäre noch zu erwähnen, dass Judentum und Zionismus nicht das gleiche sind und die heutigen Juden meist konvertierte Khazaren sind. Doch dies ist eine andere lange Geschichte, die ein andermal erzählt werden soll. Die treibende Kraft des Zionismus waren und sind Leute mit einer bestimmten Interpretation der Kabbala bzw. Freimaurer mit kabbalistischer Basis. Die Kabbala. Die Kabbala ist keine homogene Lehre, genauso wenig wie das Freimaurertum homogen ist, auch wenn Kabbala gerne als die mystische Tradition des Judentums ausgegeben wird. Die Bezeichnung Kabbala geht auf den hebräischen Wortstamm Kubel El zurück und bedeutet Überlieferung, Übernahme und Weiterleitung. Selbst innerhalb des Judentums gibt es verschiedene Richtungen der Kabbala. Die bekannteste ist die von Rabbi Isaac Luria. Die lurianische Kabbala. Kabbalistische Lehren und Motive finden auch seit Anfang des 20. Jahrhunderts wachsende Aufmerksamkeit bei Theologen und okkulten Kreisen, wie der Theosophie oder dem Golden Dawn, sowie New Age und Esoterik und sogar bei Madonna. Hier ein Auszug der Botschaft von B'nai Baruch, einer israelischen Organisation, die Kabbala propagiert. Die Weisheit der Kabbala, jahrtausende lang verborgen, tritt nun ans Tageslicht. Sie hat auf eine Zeit gewartet, in der wir genügend entwickelt sind und bereit, die Botschaft umzusetzen. Heute erscheint es als eine Botschaft und eine Lösung, die die Parteien in und zwischen den Nationen vereinen kann und uns alle als Individuen und als Gesellschaft zu einem wesentlichen besseren Zustand bringen kann. Das hört sich sehr schön an, aber zu wem wird hier eigentlich gesprochen? Meinen Sie damit auch die Palästinenser? Man lese es sehr genau, jahrtausende lang verborgen. Warum verborgen? Judentum ist und war niemals verborgen. Vielleicht, weil es früher als Ketzerei verdammt war? Der Zionismus, nämlich der hinter der Erschaffung des Staates Israel steht, ist gar kein wirkliches Judentum, wie viele religiöse Juden gerne bestätigt werden. Er bildete sich unter den Einfluss von Kabbalisten. Die Kabbala wiederum ist ebenfalls kein reines Judentum, sondern formte sich erst aus der Einwirkung semitischer Kulte heraus, vor allem unter der Einwirkung der ägyptischen und babylonischen Mystik, aber auch gnostischer und neuplatonischer Elemente. Der Antichrist ist ein Täuscher. Christen und Muslime müssen auf der Hut sein vor all den Hinterhalten des Antichristen, denn er wird versuchen, all dies als religiöse Notwendigkeiten darzustellen. Der Antichrist verschwört sich gegen die Christen, die aufrichtig an die Evangeliten glauben, und er versucht, sie zu einer perversen Ideologie zu verführen, die ihren heiligen Texten widerspricht. Er will seine eigenen verdrehten Ideen als legitim darstellen und die Christen dazu bringen, die Lehren der Evangeliten abzulehnen. Er bereitet einen groß angelegten Hinterhalt vor, indem er im Namen Allahs aufzutauchen vorgibt, die Wahrheit als Aberglauben darstellt und den Aberglauben als die Wahrheit. Er macht sich glauben. Sie handelten im Namen der Religion und des Guten, doch er ermutigt sich zum Bösen, indem er sie über den Namen Allahs täuscht. Doch nun zurück zum Kern des Themas. Die Olympiade in London 2012. Die XXX Olympischen Spiele, also 30. Die Olympischen Spiele 1932 gingen als x-te Olympiade in die Geschichte ein und fanden in Los Angeles statt. Das Emblem der Spiele war ein blaues Sonnenlogo in Form einer Spirale. Keine andere Stadt machte anscheinend ein Angebot, die Spiele auszutragen, da weltweit die Weltwirtschaftskrise wütete. Bei diesen Spielen wurde auch das erste Mal das Siegertreppchen in Form einer Pyramide eingeführt. Die 20. Olympischen Spiele waren die 1972 in München, als der erste offizielle globale Terroranschlag stattfand. Damals wurden 11 Israelis von einer Terrorgruppe namens Black September, 9. Monat, 9/11, getötet, die anscheinend Verbindung zu Yasser Arafats Fatah-Organisation hatten. Die Olympischen Spiele waren damals Gastgeber für 121 Länder. 121 Länder gleich 11 geteilt durch 11. 11 Todesopfer. Was könnte das bedeuten? Wie man sehen kann, wurde die X und die XX-ten 20. Olympiaden im Gegensatz zu anderen Olympischen Spielen beide Zeugen außergewöhnlicher Umstände. Die Spiele 1932 wurden in der Mitte der Welt während der globalen Weltwirtschaftskrise ausgeführt und während der Spiele 1972 betrat das erste Mal der weltweite Terrorismus der Bühne. Scheint es daher so unrealistisch, dass auch die 30. Olympischen Spiele eine Überraschung parat haben? Was soll das Ganze mit dem X? Betrachten wir uns einmal näher die Bedeutung des X. Der Buchstabe X ist wichtiger, als Sie denken. Zunächst einmal müssen Sie verstehen, dass die Zeichen des Alphabets mehr als nur Buchstaben sind. Sie sind Symbole mit Sinn und Ursprung und haben manchmal sogar mehrere Bedeutungen, ähnlich wie die ägyptischen Hieroglyphen und sind sozusagen Talismane. X ist der 24. Buchstabe des englischen Alphabets. 2 plus 4 durch 2 plus 4, 2 plus 4 gleich 6, 6, 6. XXX kann daher auch als die Zahl des Tieres gesehen werden. Der Buchstabe X ist als Chi bekannt. Chi ist der 22. Buchstabe des griechischen Alphabets, was so viel bedeutet wie 11 durch 11. Chi oder X waren die Ursprünge des chinesischen Wortes Qi, was so viel bedeutet wie Lebenskraft oder Energiefluss. Chi ist auch der Ursprung des japanischen Wortes Ki, wie in Reiki. Chi hängt also mit Geist bzw. Energie zusammen. Das Wappen von Amsterdam. XXX, die Dreifaltigkeit, Trinity, das Zeichen der Okkulten. Stellen Sie sich vor, Ihr Körper ist ein biologischer Computer und Ihre Sinne sind Ihre Filter. Wenn Sie diese Filter entfernen würden und man würde Sie zum Beispiel mit weißem Licht bombardieren, würden Sie eine Reihe an Empfindungen wahrnehmen, die Sie unter normalen Umständen nicht wahrnehmen würden. Wenn Sie nun mit einem Symbol, einem Objekt, einer Person etc. konfrontiert werden und diesbezüglich Emotionen zeigen, die normalerweise nicht durch Ihre Sinne wahrgenommen werden könnten, erzeugen Sie Energie in bestimmten Frequenzen. Nun stellen Sie sich vor, dass es jedoch eine Intelligenz jenseits dieser Sinne gibt, die diese Energie jedoch für ihren eigenen Vorteil nutzt und die Satanisten genau mit dieser Intelligenz in Verbindung treten können, um sie für ihre Zwecke auszunutzen. Die XXX werden von den Okkulten von jeher als okkultes Symbol angesehen. Was, das glauben Sie nicht? Wenn Sie noch kein Bewusstsein für die Bedeutung hinter der okkulten XXX haben und Sie anfangen, Emotionen zu zeigen, speisen Sie dieses Symbol unwissentlich mit Energie. So einfach ist das. Und die Satanisten wissen das natürlich und verwenden diese Symbolik nicht ohne Grund. Kommen wir zurück zu den Olympischen Spielen, den 30. Spielen im Jahre 2012, dem Jahr, in dem Prinz William seinen 30. Geburtstag feiert. Diese Spiele sind in der Tat eine Transformation von Energie. Eine Anmerkung. Wie sich herausstellte, fällt am 27.07.2012 die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2012 genau an denselben Tag des jüdischen Tisha B'Av. Tisha B'Av ist ein für die Juden jährlicher Fastentag und der Name des 9. Tages im Monat Av des hebräischen Kalenders. Dieser Tag soll an die Zerstörung des 1. und 2. Tempels in Jerusalem erinnern. Sie lagen 655 Jahre auseinander, wurden aber am selben Tag des jüdischen Kalenders vernichtet. Prinz William repräsentiert symbolisch den Sonnenkönig, da er am 21. Juni zur Sommersonnenwende 30 Jahre alt wird. Der Messias war, wo er sein Predigtamt begann, auch 30 Jahre alt gewesen, laut der Überlieferung. Selbst als die Regierungszeit König Davids begann, war auch er 30 Jahre alt. Wenn Sie Rick Clays Red Eyes Creations Radio-Interview angehört haben, werden Sie wissen, dass Rick der festen Überzeugung war, dass die Olympischen Spiele 2012 das Inkrafttreten eines neuen Zeitalters New Age darstellen sollen und dies nicht ohne Grund derart kodiert wurde. Um es zu wiederholen, X ist weit mehr als nur ein Buchstabe. Der Code XXX begegnet uns oft im täglichen Leben. Die Olympischen Spiele in London 2012, 30. Olympiade, Pornografie, XXX-Files etc., Grüße, Küsse auf einem Brief, einer E-Mail oder Grußkarte, XXX, Triple X, ein Film mit Vin Diesel, der Geburtstag von Prinz William 2012. Fühlen Sie mal genau rein in die Bedeutung der XXX und Sie werden feststellen, dass Sie soeben Einblick in ein großes okkultes Geheimnis gewonnen haben und überlegen Sie sich in Zukunft genau, wie Sie mit dieser Art von Symbolik umgehen möchten. Pornografie. Ja, es ist traurig, wirklich traurig, doch alleinstehende Männer weltweit füttern die satanistischen Agenda der Okkulten jeden Tag mit massenhaft Sexualenergie, indem sie sich Pornos im Internet anschauen. Die Sexualenergie ist die stärkste Energie überhaupt und Leute wie Aleister Crowley haben nicht ohne Grund ihr ganzes Leben der Erforschung und Anwendung dieser Energie gewidmet. Wie wichtig den Satanisten dieses Erzeugen und Absaugen dieser Energie ist, sieht man besonders gut an ihren kranken Ritualen, von denen manche so grausam sind, dass man sie sich gar nicht vorstellen mag. Die Dutroux-Affäre war auch so eine grauenvolle Sache. Und es sind nicht ohne Grund mittlerweile alle Zeugen beseitigt worden, dass die okkulte Elite weiterhin schamlos morden, vergewaltigen und sonst was für kranke Dinge machen kann. Der Film White Eyes Shut geht auch auf diese Sexualrituale ein. Oder denke man an den Freimaurer und Bestsellerautor Dan Brown, der in seinem Buch Sakrileg auf die Sexualpraktiken der Prieure de Sion hinweist und sie als harmlos hinstellt. In seinem neuen Buch, das zufällig Symbol heißt, bringt der Bursche es fast noch schamloser und stellt die Satanistenrituale als Ausübung harmloser Religion dar, die von den meisten Leuten einfach nur missverstanden werden. Diese Bücher sollten einfach nicht mehr gekauft werden, da sie wirklich alles verdrehen und den Typen auch noch steinreich machen. Auch die Stars heizen diese Sexualenergie mit ihren Auftritten an. Man denke nur mal an die frühen Videos von Madonna, die eine der ersten war, die das so öffentlich zur Schau stellte. Heutzutage wundert es da wohl kaum, wenn man die Auftritte von Lady Gaga und Konsorten anschaut. Es ist eindeutig, was hier bezweckt werden soll. Und nicht zu vergessen, erinnern wir uns mal an die ersten versauten Filmchen, die im TV liefen. Ach ja, wie hießen die doch gleich? Eis am Stiel. Und kaum einer bemerkt die Bedeutung. Doch wo kamen die her? Aus Israel. Wen wundert es da noch, dass Israel Transvestiten zum Song Contest auf die Bühne stellt und die größte Pornoindustrie weltweit hat? Der Film XXX Triple X. Ein sehr erfolgreicher Film, der das Publikum begeisterte und massenhaft Energie abzapfte. Die Leute, die den Film angesehen haben, können sich ja mal zurückerinnern, wie es in den Streifen so zuging. Drogen, Prostituierte, Geld, Macht, Mord und eine actiongeladene Szenerie, jedoch fast ohne sinnvolle Handlung. XXX, Grüße, Küsse etc. unter Grußkarten. Wer hat es noch nicht gesehen, das Symbol der XXX, was so viel bedeutet wie Grüße, Küsse und wie oft wird dieses Zeichen weltweit verwendet? Wie bereits erwähnt, geht X auf den griechischen Buchstaben Chi zurück, das Wort Kiss. Man denke in den Zusammenhang zum Beispiel auch die Band Kiss und ihre satanistische Symbolik. Kann aufgeschlüsselt werden im Geist Ki, begleitet von SS. Das S ist ein Symbol für die Schlange. Man kann also bei SS die Symbolik von zwei Schlangen hineininterpretieren. Die Struktur der DNA gleicht übrigens auch zwei ineinander verschlungener Schlangen. XXX symbolisiert die Dreifaltigkeit. Doch wer sind die Mitglieder dieser neuen Dreifaltigkeit? Wer spielt Osiris die Rolle des Vaters? Wer spielt Isis die Rolle der Mutter? Wer spielt Horus den Sohn, dem Endspiel des falschen Messias für eine New World Order of the Ages? In Gedenken an Rick Clay.